gebrannt. Todesreich am Himmel bringen Leid und Not. Ohne Gnade mit ihren Schwingen naht der Tod. So war es in Dresden, Hamburg und Berlin. So war es auch in Königsberg, Breslau und Stettin. Krieg gegen Zivilisten, unsagbares Leid. Leichen und verbrannte Erde ist alles, was neu aufhört. Leichen und verbrannte Erde ist alles, was neu aufhört.